Leporello. Denker und Tänzer. Er hat in Cambridge studiert und hat dann in verschiedenen Kreisen, wo er unterwegs war, Leute kennengelernt und unter anderem Leute aus Birmingham und hat dort diese Liebesbeziehung gehabt zu David Vincent, auf die wir auch hauptsächlich unser Augenmerk gelegt haben, auf diese, wie sie sich verstanden haben, Freundschaft, Beziehung, Liebesbeziehung. Das war eigentlich so das Hauptthema von dem Projekt. Verena Hennetmeier ist eine von 7 Künstlerinnen und Künstlern aus Linz und Birmingham, die sich derzeit im Linzer Atelierhaus Salzamt mit dem Verhältnis zwischen dem Philosophen Ludwig Wittgenstein und dem Mathematiker David Hume Vincent beschäftigen. Ich glaube, in den Zeiten war es überhaupt wahrscheinlich schwieriger, über Homosexualität offen zu sprechen. Wie sehr die das dann offen praktiziert haben, kann man nicht so nachvollziehen, aber es ist sehr, sehr naheliegend. Sie sind auch gemeinsam oft auf Reisen gewesen in Island und in Norwegen. Und es ist eigentlich eine schöne Vorstellung von den beiden. Aber wie sehr die Familie darauf reagiert hat, die Mutter von Vincent war sehr gut befreundet mit Ludwig Wittgenstein. Die haben sich auch immer wieder Briefe geschrieben. So wie ich das verstanden habe, ist der Ludwig schon sehr offen aufgenommen worden in der Familie. Certainly, it is regarded that Wittgenstein was very much in love with David Vincent. Whether David Vincent actually knew that or not is a different matter. Wittgenstein bezeichnete David Vincent als seinen ersten und einzigen Freund. Ob dieser Wittgensteins Zuneigung erwiderte, bleibt indes unklar, erläutert der Autor Mike Johnston. In jedem Fall aber eröffnete Vincent Wittgenstein ein studentisches Leben abseits obsessiver Arbeitsdisziplin. He was somebody who could bring Wittgenstein out of his shell, out of his obsessive work. And give him a more of a traditional student life. In Birmingham findet Wittgenstein nicht nur die große Liebe, hier diktiert er auch die Notes on Logic, eine Vorstudie zu seinem 1918 abgeschlossenen Hauptwerk, dem Tractatus Logico-Philosophicus. Die Linzer Künstlerinnen haben das Diktat in Birmingham nachgestellt. Also wir haben eine Schreibmaschine mitgenommen und haben die auf einen Tisch vorne hingestellt und haben die Passantinnen gebeten, sie sollen sich bitte Platz nehmen und kurz Zeit nehmen für ein Diktat und haben ihnen dann die Notes on Logic, aber auf Deutsch diktiert. Also sie haben phonetisch wieder geschrieben, was sie verstanden haben und im Anschluss haben sie es dann nochmal vorgelesen. Also es war sie, die haben ihre eigenen Notes on Logic sozusagen gemacht. Wenn die Subjekt-Prädikat-Form und so weit gibt dasselben. Weshalb sind den Satz Subjekt, Prädikat, Form und so weit nichts Undefinierbares? Das heißt, Typen sind nicht undefinierbar. Der Beziehung zwischen Wittgenstein und Vincent war keine Zukunft beschert. Die Geschichte trat zwischen die jungen Männer. David Vincent überlebte die blutige Neuordnung Europas nicht. Also der ist sehr früh gestorben, er ist im Ersten Weltkrieg beim Flugzeugtestflug abgestürzt. David Vincent dies in 1918, very tragically. And when Wittgenstein hears of the news, he's beside himself, he's in suicidal depression from hearing the news. Mit der Nachricht vom Tod David Vincents verfällt Ludwig Wittgenstein in schwere Depressionen. In einem Brief lässt er die Mutter des geliebten Freundes wissen, dass er ihm seinen Tractatus widmen wird. And he tells David's mother he will dedicate the Tractatus to David, and the Tractatus does indeed carry dedication to David Vincent.